Okay. Dankeschön. Schönen guten Abend. Mein Name ist Ali Alici und ich bin auf dieser Station als diensthabender Arzt tätig. Und ich würde gerne jetzt mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, natürlich bin ich einverstanden. Ich benötige ein paar persönliche Daten zuerst. Wie heißen Sie? Ich heiße Paul Müller. Müller mit 2L, ne? Genau. Okay. Wie alt sind Sie denn? Ich bin 69 Jahre alt. Wann wurden Sie ganz genau geboren? Am 18.09.53. Und wie viel wiegen Sie zurzeit? Ich wiege so 83 Kilo ungefähr. Und wie groß sind Sie? 1,74. Danke schön für die Informationen. Herr Müller, was wünschen Sie uns? Was kann ich für Sie tun? Ja, wissen Sie, Herr Doktor, ich habe so eine Stelle am Bein, wo die Haut so weg ist, wo eine offene Stelle ist. Und ich habe die eigentlich schon ganz schön lange. Aber jetzt mit einmal ist die größer geworden und auch so ganz tief. Und da kommt mit einmal so Flüssigkeit raus. Und das war mir dann jetzt doch ein bisschen unheimlich. Dann habe ich gedacht, jetzt muss ich doch mal hier zu Ihnen kommen. Also, welche Bein haben Sie gesagt? Das ist am rechten Bein. Seit wann haben Sie diese Beschwerde? Ja, dass das jetzt so schlimm ist, ist erst seit zwei, drei Tagen. Aber dass da so eine kleine offene Stelle ist, das ist eigentlich schon, ja, schon richtig lange, schon dreiviertel Jahr. Drei, vier Jahre, ja? Nein, seit einem Dreivierteljahr. Ach ja, Entschuldigung. Okay. Aber jetzt hat sich das eben vergrößert und eben diese komische Flüssigkeit, die da rauskommt, das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm. Ja, ich verstehe. Herr Müller, leiden Sie unter irgendwelche chronischen Krankheiten? Ich meine wie Zuckerkrankheit oder arterielle also ja, ich habe hohen Blutdruck, das ist schon lange bekannt, ja. Und ja, was ich noch habe, ich habe eigentlich immer so Probleme mit den Ohren. Ich trage Hörgeräte und da kriege ich immer so Mittelohrentzündungen. Okay. Und zuletzt hatte ich das vor, ja, das ist jetzt so 3, 4 Wochen her. Da war das zuletzt, aber jetzt ist es gerade wieder gut. Aber das habe ich immer mal wieder. Also linken Ohren oder rechten? Sie haben das nicht gesagt. Das war im linken Ohr. Okay. Seit wann leiden Sie unter diesen Krankheiten? Ach, das habe ich jetzt schon 4 Jahre lang. Und der Blutdruck, der ist seit 10 Jahren so hoch. Nehmen Sie irgendwelche Medikamente? Ja, ich nehme Zofenopril. Eine morgens und eine abends. Ich weiß gar nicht, wofür die gut ist. Und dann nehme ich HCT25, eine morgens, und Aspirin nehme ich eine mittags. Wie werden die Namen ersten Medikamente? Ich habe das nicht ganz genau. Das heißt Zofenopril. Und die anderen? Das andere ist HCT25. Okay, Herr Müller, Sie haben eine offene Wunde beim rechten Bein, ja? Ja. Seit 9 Monaten leiden Sie an. Das war am Anfang sehr klein, aber in den letzten 3, 4 Tagen sie sind schlimmer geworden, so vergrößert sich und da kommt Flüssigkeit, ja? Genau. Wie ist die Geräusch? Können Sie etwas beschreiben? Das Geräusch? Ja, kommt auch eine komische Geräusch, meine ich. Das ist mir nicht aufgefallen, nein. Okay. Gut. Haben Sie Fieber, Herr Müller? Ich hab nicht gemessen, aber ich fühle mich eigentlich nicht fiebrig, nee. Okay. Übelkeit, Durchfall oder Erbrechen? Nö, sowas habe ich eigentlich nicht. Also mir ist nicht schlecht und nö, sowas habe ich nicht. Ich habe nur eben diese starken Schmerzen. Und was mir aufgefallen ist, dass das Bein eben auch so ein bisschen dick geworden ist. Und es spannt auch ein bisschen. Und sich rötet, oder? Ja, das ist schon eher blau als rot eigentlich. Also das sieht irgendwie nicht so richtig normal aus. Also Bläser oder rot? Eher bläuliche Verfärbung. Bläulich, okay. Gut. Natürlich nicht gut. Hat ihr Gewicht in der letzten Zeit ab oder so genommen? Nee, das ist, glaube ich, immer gleich. Ich meine, ich wiege mich jetzt nicht so oft, aber das ist, glaube ich, unverändert. Okay. Haben Sie Probleme mit dem Stuhl oder beim Wasserlassen? Ja, also gelegentlich habe ich mal so Verstopfung. Dann muss ich ein bisschen aufpassen, muss ein bisschen quellende Sachen nehmen. Dann nehme ich mal so Flohsamen oder ich nehme eingeweichte Feigen oder sowas, um das ein bisschen wieder in Gang zu kriegen. Aber beim Wasserlassen haben Sie keine Probleme? Beim Wasserlassen habe ich eigentlich keine Probleme, nein. Okay. Haben Sie Probleme, ein- oder durchzuschlafen? Ja, schlafen tue ich wirklich nicht so besonders gut. Vor allen Dingen, ich wache nachts immer mal wieder zwischendurch auf, ja. Okay, weswegen? Weiß ich nicht. Also ich habe einfach nicht, ich schlafe nicht mehr so gut wie früher, als ich gearbeitet habe. Ne? Okay. Herr Müller, Sie haben gesagt, dass Sie Bluthochdruck und linksseitigen Ohrprobleme leiden. Ja? Mhm. Haben Sie noch andere Beschwerden oder wichtige Erkrankungen, das ich wissen sollte? Ja, was vielleicht jetzt noch ganz, ganz wichtig ist, ich hatte mal vor 5 Jahren eine Thrombose in dem rechten Bein. Mhm. Das ist seinerzeit behandelt worden und dann war es wieder gut. Wie lange müssen Sie damals behandeln? Ja, ein halbes Jahr lang. Wissen Sie, was Sie dagegen eingenommen? Ja, ich habe, also vor allen Dingen habe ich einen Kompressionsstrumpf seinerzeit getragen und das war lästig und dann hatte ich irgendwie so Tabletten, die die Gerinnung, die Blutgerinnung ein bisschen gebremst haben. Bitte? Wissen Sie, wie heiß es? Nein, das weiß ich nicht mehr, wie das hieß. Okay. Nein, das ist schon so lange her. Schon lange? Wie lange war das? Vor 5 Jahren war das. Vor 5 Jahren. Mhm. Okay. Sind Sie schon einmal operiert worden? Nee, eine Operation hatte ich noch nie. Okay. Waren Sie in der letzten Zeit im Ausland? Ich meine, haben Sie so lange Zeit Reise gemacht? Mit Auto? Nein, ich kann gar nicht weg. Wissen Sie, ich betreue meine Frau, die sitzt im Rollstuhl und wir können gar nicht weit wegfahren. Okay, ich verstehe. Herr Müller, ich möchte etwas sicher gehen und wieder fragen. Also Sie nehmen so seit Aspirin 100 Milligramm, ne? Mhm. Und Spironolactone, Das ist gegen Bluthochdruck, ja? Ich weiß nicht, was wogegen ist. Also ich nehme Zofenopril und HCT. Muss man eben, okay. Könnte eben nachgucken. Moment. Erinnern Sie sich die Dosierung, ja? Also das eine nehme ich zweimal am Tag und das HCT nehme ich einmal morgen. Entschuldigung, ich möchte Dosis sagen, ja? Sie haben ach so, Zofenopril 5. 5 Milligramm, die HST? 25. Sonst noch was? Das war alles, ne? Die drei. Das ist alles, ja. Vielen Dank für die Information. Also, Herr Müller, reagieren Sie allergisch auch irgendwelche Medikamente, also oder Pollen? Wissen Sie, hat schon bei Ihnen bekannt eine Allergie? Meine ich. Ach so, ja, ich muss aufpassen. Ich darf keinen Fisch und keine Muscheln und sowas essen. Da kriege ich also große Probleme, dass ich mit einmal keine Luft mehr kriege und dass mir ganz schlecht wird. Und dann hatte ich mal so eine Handcreme, wo ich so rote Pickelchen auf der Haut bekommen habe. Mhm. Aber die habe ich dann gleich weggelassen. Okay. Ja. Herr Müller, leben Ihre Eltern noch? Nein, mein Vater ist vor längerer Zeit gestorben. Meine Mutter ist noch nicht so lange tot. Mhm. Woran sind Sie gestorben? Wissen Sie das? Ja, also mein Vater, der hatte irgendwie eine bösartige Erkrankung. Der hatte einen Tumor irgendwo in der Galle. Mhm. Und daran ist der gestorben. Und meine Mutter, die hatte Darmprobleme und eine Darmerkrankung, die hat dann noch einen künstlichen Ausgang bekommen, mhm. aber jetzt ist die also auch vor 2 Jahren verstorben. Tut mir leid, Herr Müller. Also meinen Sie Ihre Mutter, also Darm, also bösartige eine Krankheit? Das weiß ich gar nicht genau, was die da hatte. Ich weiß nur, dass das eben erforderlich war, dass sie diesen künstlichen Ausgang hatte. Mhm, das, okay. Das also sie sein. War dann ja auch schon sehr alt. Okay. Ostomie oder Kolonie. Und haben Sie Geschwister? Nee, Geschwister habe ich gar nicht. Okay. Herr Müller, sind Sie verheiratet? Ich bin verheiratet, ja. Haben Sie Kinder? Ja, ich habe 2 Kinder und sogar schon ein Enkelkind. Oh, das war schön, ne? Also leben Sie so seit mit Ihrer Frau oder? Ja, mit meiner Frau. Wie gesagt, die ist pflegebedürftig und ein bisschen hilfsbedürftig. Sie sitzt im Rollstuhl. Und da habe ich einiges zu tun. Da muss ich mich immer ein bisschen um sie kümmern. Okay, ich verstehe. Sind Sie zurzeit, ich nehme an, dass Sie zurzeit Rentner sind. Ja? Ich bin Rentner, zum Glück, ja. Was haben Sie vorher beschäftigt? Ich war in der Verwaltung beschäftigt als Angestellter. Ja. Okay. Ich glaube, das war alles. Aber was kann ich noch dabei? Herr Müller, ich möchte ein paar noch Ihre Hauptbeschwerden stellen. Fühlen Sie Ihre Beine richtig gut? Ich meine, da gibt es ein Krippegefühl oder Taubheit. Nee, sowas nicht. Ich habe nur Schmerzen bis in den Unterschenkel rein. Das strahlt also vom Knöchel hoch bis in den Unterschenkel. Mhm. Aber kribbelnd oder so, das ist da nicht. Also vor 5 Jahren haben Sie Rechtsseiten TVT eine Thrombose gehabt, ja, genau. Thrombose, aber so seit Linksseiten. Nee, ist auch der rechte. Wieder die Schmerzen sind im rechten Bein. Ja, richtig, ja. Entschuldigung, ich habe wieder recht geschrieben. Gut. Nein, und Sie haben keine Reise gemacht. Ja, Herr Müller, das war alles. Ich denke, möchten Sie etwas hinzufügen oder haben Sie Fragen an mich? Ja, was kann man jetzt dagegen tun, dass das wieder besser wird? Woher kommt es und was kann man dagegen tun, dass es eben nicht mehr so weh tut und dass es vor allen Dingen auch, dass es irgendwann mal zuheilt? Das ist ja jetzt schon so lange. Ja, ich verstehe, Herr Müller. Sie haben vollkommen recht, jetzt so seit was Sie haben lernen müssen. Ja? Aber es ist etwas früher, richtig jetzt etwas zu sagen, ja, ganz, was Sie haben. Ja? Wahrscheinlich Sie haben wieder eine Thrombose in der rechten Bein. Es könnte sein. Ja, das ist ein Verdacht nur. Wir müssen sicher gehen und ein paar diagnostische Maßnahmen durchführen. Das heißt. Warten Sie, Dr. Alic, Entschuldigung, Sie waren für mich einen Augenblick weg, die Verbindung war weg. Können Sie netterweise noch einmal den letzten Satz sagen? Ja, ich möchte sicher gehen und Sie so erst körperliche untersuchen, danach ein paar bildgebende Verfahren durchführen, ja? Danach was versteht man darunter unter bildgebenden Verfahren? Also Ultraschall würde ich. Ultraschall, das tut nicht weh, oder? Ja, das ist ganz einfach, was, ja. Und hat auch keine Strahlen. Nein, da gibt es keine schädige Strahlung. Und okay, gut. Ja, dann ist ja gut. Wenig, ja. Okay, ich nehme kurze Zeit in unserem Warteraum. Danach rufe ich Sie wieder an, ja? Ja, okay. Ja, das war alles. Möchte jemanden etwas fragen? Ergänzen oder fragen, ergänzen? Ja. Ja, immer Fragen gibt es meine Seite. Aber erst mal ab und zu legen andere Fragen. Ja, können Sie ohne Schmerzen laufen? Ja, gute Frage. Ja, zurzeit nicht. Zurzeit tut es beim Laufen weh, ja. Okay, wie viel Meter können Sie laufen, wissen Sie? Also, es tut immer weh. Es tut immer weh. Also, und ich laufe deswegen natürlich nicht viel. Okay, danke schön. Nur, wir brauchen vielleicht nicht, aber die Schmerzintensität müssen wir fragen. Aber alle nicht gefragt. Wie viel? Also auf der Schmerzskala gibt er sie an mit 5 von 10. 5 von 10. Diese Frage gestellt oder nicht, ich weiß nicht, welche Untersuchungen wurden bereits durchgeführt und wann bekannt, mit welchem Ergebnis? Also der war tatsächlich jetzt seit 5 Jahren nicht mehr wegen seiner Beine unterwegs, ja, oder seit 4 Jahren. Also er stellt sich jetzt hier das erste Mal vor, mit diesen Beschwerden. Diabetes mellitus gefragt, alle? Ja, wir haben schon. Hat er gefragt? Ich habe keine. Gefragt, aber Sie haben nicht. Ich hab als chronische Krankheit nur Hypertonie angegeben. Ja. Und Diabetes, also gibt er nicht an und ist auch nicht bekannt. Was mich gewundert hat, ehrlich gesagt, Sie haben nicht nach der Lokalisation gefragt. Ja, Lokalisation und Lokalisation. Sie haben gesagt, aber Unterschenkel. Ja, aber ich habe das ziemlich spät gesagt. Alle nicht hat gesagt. Ja, ich habe das ziemlich spät gesagt, als er gefragt hat, ob ich noch irgendwelche Beschwerden habe. Nein, alle Unterschenkel. Wo die Beschwerden? Wo das Loch ist. Wo ist die offene Stelle? Ja, das, Sie haben gesagt, rechte Bein, ja? Das ist, nein. Das ja, aber wo am rechten Bein? Ja, wo? Das Bein ist lang. Ja, ja. Gut. Und die klassische Stelle für ein offenes Bein ist der Innenknöchel, oder sind die Knöchel, die Knöchelregionen. Aber das ist Untersuchungsverfahren, ne? Das mache ich eine Untersuchung, sehe ich das, wo steht es dann. Dann sieht man das. Dann entscheide ich, wo. Ja, der Patient sagt es aber ja auch. Ja, also eine Minute. Können Sie die Beschwerden genau beschreiben, wo die Beschwerden sind? Unterschenkel? Ja, also am rechten Innenknöchel. Ja. Ne, da könnte man drauf hinkommen. Rechten Innenknöchel. Andere Sache, warum habe ich die Schmerzen nicht gefragt? Ja, das ist auch interessant. Normalerweise, vielleicht, das ist nicht Hauptbeschwerde, deswegen der Patient nicht erwähnt, dass sie so seit einem Schmerzen haben. Oder es ist nicht wichtig, eine Schmerzen, deswegen hat er nicht erwähnt. Ja, und das, Frau Gerhold, diese Wunde. Genau beschreiben, bitte. Es ist natürlich heiß. Der Patient selber versteht natürlich nichts von Wunden, ja. Und er sagt, er hat da ein Loch. Das Loch ist größer geworden. Flüssigkeit fließt. Also er hat einen Hautdefekt. Und wie jetzt der Rand aussieht, ob der unregelmäßig oder gleichmäßig ist, Und wie tief man da gucken kann, das beschreibt er natürlich nicht. Er sagt, das Loch ist größer geworden und die Wunde nässt, da kommt eine bräunliche Flüssigkeit raus. Blutung, gibt es Fragen? Keine Blutung. Keine Blutung. Okay. Können wir Arsatzgeschippe anfangen, Ali? Ja, es wäre... Eine Minute später. Noch eine besser, Minute, ja. Dann warten wir noch. Alles gut. Erst in Ruhe alles fertig machen. Diese Fall dreimal oder zweimal? Dreimal. Olcay. Letzte Jahr einmal und? Letztes Jahr zweimal und dieses Jahr einmal. Einmal, dreimal. Mhm. Ja. Aber dieser Fall ist sehr gut. Ich kann das nicht so einfach reichen, ja. Vielleicht so spontan gerade machen, wäre noch besser. Also Ihnen passiert ja nichts. Wir sind ja in der Simulation und ich sterbe hier nicht, ja. Wir sind dafür da, um miteinander zu reden. Und wenn es irgendwelche Probleme gibt, dann werden wir die besprechen. So ist das. Okay. Ne? Und es passiert überhaupt nichts Schlimmes. Insofern, mal los. Ja, ich schieße los. Guten Tag, Frau Oberärztin. Ich habe einen neuen Patient aufgenommen und werde ich Ihnen diese Patienten vorstellen. Ja, wunderbar. Wen haben Sie denn gesehen? Ja, Herr Paul Müller ist ein 69-jähriger 17-jährige Patient, der sich heute Morgen bei uns in der Notaufnahme aufgrund seit 3-4 Tagen bestehender rötiger Beinschmerzen und Beinwunde vorgestellt hat. Mhm. Der Patient. Entschuldigung, hat der Patient was erzählt? Hat er sich verletzt oder? Nein, eigentlich der Wunde seit 3/4 Jahr da steht, aber in der letzten Zeit sich vergrößert. Ah, okay. Mhm. Und der Patient berichtet, der Bein hat Schmerzen und also der Patient berichtet, seine Beschwerden begleitet Schmerzen auch und die Schmerzen auf einer Schmerzskala bei 5 seien. Mhm. Strahlen die Schmerzen aus? Also diese Frage habe ich eigentlich nicht gerade gestellt, aber der Patient so seit ist hier. Ich kann bei der Untersuchung diese Frage wieder stellen. Mhm. Sein Bein ist aufgrund dieser Wunde etwas dicker geworden. Ödeme hat der Patient, ein rechtes Bein Ödeme. Nach der Fragen Taubheit, Grippegefühl und Bläsen wurde verneint. Blässe. Mhm. Außerdem erzählt er, dass der Bein etwas blühlich geworden und Beinbewegung die der Schmerzen sich vermindert. Nein. Verschlechtert. Vermehrt. Verschlechtert. Verschlechtert. Mhm. Vermehrt. Mhm. Als vegetative Anamnese also der Patient leidet an Obstipation und Schlafstörungen. Als Vorerkrankungen leidet der Patient seit 10 Jahren Bluthochdruck und dagegen nehme er Sepiram, Spiram, was war das? Sulfenopril. Sulfenopril, ja. 5 Milligramm, Aspirin 100 Milligramm. Leidet er an auch Otitis Medias seit 4 Jahren, ja, und dagegen weiß ich nicht, was er nimmt zur Zeit, nicht erwähnt, aber als Medikament nehme er HST 25 Milligramm. Als Vorerkrankungen habe der Patient erwähnt, dass er vor 5 Jahren eine TVT erlitt und damals eine Antikoagulant und Kompressstrumpf getragen. Und noch was, der Patient reagiert auf allergisch auf Fisch und Muschel, sich äußert sich, sie äußert sich über Angioödem und Hautaufschlag, das heißt TT, das habe ich wieder vergessen. Also als Familienanamnese, sein Vater Gallenbläsenkarzinom gestorben. Schon lange her, und seine Mutter aufgrund einer Darmerkrankung Kolostomie durchgeführt. Er hat keine Geschwister, er sei verheiratet und 2 Kinder. Er sei Rentner und vorher habe er als Verwaltung angestellt gearbeitet. Was ich hier noch fehlt. Wie ist die häusliche Situation? Entschuldigung, wie meinen Sie das? Die häusliche Situation. Also, da hat er was zu gesagt. Also, er sei Rentner, wie ich gesagt, ja? Ja, und ist verheiratet. Ja, verheiratet, ja. Ich hab das nicht erwähnt. Verheiratet, ja. Ja, und was ist mit seiner Frau? Lebe mit seiner Frau. Und seine Frau hat eine chronische Krankheit. Sie kann nicht laufen und sitzt in einem Rolle. Deswegen muss der Patient mit seiner Frau beschäftigen. Er muss sich um sie kümmern, genau. Ja, das ist wichtig, genau. Und was kann ich noch? Also, haben Sie eine Verdachtsdiagnose? Ja, stimmt. Also natürlich. Also die anamnestischen Angaben deuten am ehesten wieder eine rechtsseitige TVT hin. Also als Differentialdiagnosen kommen eine chronische ja, das ist eigentlich ein venöses Ulcer, ja, können das Pauk sein oder eine Malignkrankheit sein, ja. Genau. Oder eine andere infektiöse Krankheit kann sein. Mhm. was man vielleicht auch abklären sollte, wäre differenzialdiagnostisch ein bisher nicht erkannter Diabetes und ein diabetisches Fußsyndrom. Könnte dahinter stecken. Das habe ich schon gedacht, aber so 16, 69-Jährige bis hier so eine Diabetes, denke ich, schon bekannt sein. Ja, manchmal schleicht er sich ja an. Manchmal schleicht der Diabetes sich an und zeigt sich dann erst an den Fußproblemen, ne? Wenn die Leute das vorher nicht natürlich so chronischen Wundern, ja. Genau. Ja, immer in unserem Hinterkopf das Denken. Ja. Was machen Sie denn jetzt diagnostisch mit dem Patienten? Also, als erste Maßnahme würde ich den Patienten körperlich untersuchen. Worauf achten Sie bei der körperlichen Untersuchung ganz besonders? Also, ich würde zuerst gucken, ob der Patient eine Durchblutung gut ist oder nicht. Ja? Die Fußdurchblutung. Durchblutung, ja. Ja, wie stellen Sie das fest? Also ich möchte die alle peripheren Arterien pulsieren, kontrollieren, palpieren, ja. Und auch im Seitenvergleich, ne? Ja, und genau. Mhm. Und dann, okay, gut, das ist das dann, eine. Mhm. Dann möchte ich wieder kontrollieren, wie Ödeme ist, ja, die Beinödeme. Gibt eine Rötung oder wie ist die Fieber? Das Kolorit? Lokale Fieber gibt oder nicht? Und natürlich möchte ich die Flüssigkeit auch sehen. Ist das ein infektiöses oder nicht? Ja. Und Geräusch. Was machen Sie mit der Flüssigkeit noch? Eine Kultur natürlich können wir verschreiben, fernlassen. Danach danach würde ich eine Ultraschall durchführen, ja, Doppelx-Ultraschall. So dass ich die Gefäße ganz gut beurteile. Auch die, wenn eine Thrombus steht im genau. Bereich, das kann ich auch ganz gut vorher rufen. Und was machen Sie labortechnisch? Also, wie gesagt, Blutbild, entzündliche Parameter, Nierenfunktion, Leberfunktion. Ja, manchmal die chronisch renalen Krankheiten können auch solche Hautulzere verursachen. Und wegen ihrer Verdachtsdiagnose Rezidiv der Venenthrombose, was machen Sie da labortechnisch? Also die Koagulometrie würde ich machen. Also es gibt einen so einen Standardwert. Also die natürlich möchten wir auch die Dinger arbeiten, genau. Ja? Ja, ganz genau. Das wollte ich ja. Und Ultraschall haben wir gemacht. Ja, wenn ich habe hier als mich gefragt, ja, das möchte ich beim Untersuchung wieder fragen, hat der Patient eine Dyspnoe oder andere Lungenkrankheiten, Herzkrankheiten, habe ich nicht gestellt. Ja, hat aber ja auch nichts gesagt dazu, ne? Also er hat nicht entsprechendes geschildert, ja. Er hat Schmerzen auch nicht gesagt. Nee, ja. Also vielleicht gegebenenfalls eine Rücken-Thorax kann man auch. Ja, gut. Gut, wenn es sich jetzt bestätigt, dass der Patient ein venöses Ulkus hat, Was machen Sie dann therapeutisch? Ich möchte diese Patienten nach einem Krankenhaus überweisen. Das ist der leichte Weg, ja? Das ist schlau, ja. Okay. Was werden die denn im Zweifelsfall mit ihm anstellen? Ja, also ich würde zuerst die Wunde so desinfizieren. Genau. Danach eine Verband legen. Was für ein Verband? Eine elastischen Verband vielleicht, ja, so. Ja, aber was machen Sie für eine Auflage da drauf? Die Wunde nässt. Ja. Was machen Sie für eine Auflage da drauf? Weiß ich nicht. Also ich verschreibe wieder eine Hochdrückstrumpf, ja, nachher. Auf alle Fälle, ja, ja. Das ist und wichtig, natürlich genau. Verschreibe ja. Ich eine Gerinnseltablette, ja. Das ist ja nicht unbedingt gesagt, dass der tatsächlich die Thrombose hat. Der kann das Ulkus ja auch ohne Thrombose haben. Nur aufgrund einer venösen Insuffizienz. Ja, also, das müsste wenn, man gucken. Wenn die entzündliche Parameter hoch ist, vielleicht möchte ich eine Antibiotikum verschreiben. Ja, nein, mir ging es jetzt nochmal darum, wir haben eine nässende Wunde. Was tun Sie da für eine Wundauflage drauf? Was muss die machen? Sie Cortison-Salbe, meinen Sie, oder? Nein, da muss doch was Saugfähiges drauf. Eine Saugkompresse. Ja, also eine saugfähige Kompresse, die das Material auffängt, ja, damit es nicht permanent durchsuppt. Ja? Das so, kenne ich. Und danach machen wir die Kompression drauf. Also jetzt im Augenblick natürlich erstmal einen Kompressionsverband, ja, weil der Patient ja noch keinen Strumpf passend hat. Und dann haben Sie ja wunderbar gesagt, genau, er braucht danach einen passenden Kompressionsstrumpf. Mhm. Okay. Ja, gegebenenfalls verschreiben wir eine Antibiotikum. Mhm. Und vielleicht eine Schmerzmittel auch. Vielleicht. Zum Beispiel, ja, weil der ja klagt, genau, dass das Ganze weht und so ein Loch im Bein tut auch einfach weh. Ne, das ist ja klar. Da ist ja permanent Druck drauf. Und wenn wir jetzt als Grunderkrankung, also als Ursache für das Ulkus feststellen, dass der eine venöse Insuffizienz hat, was ist dann der nächste Schritt? Wenn es da eine Thrombus steht, meinen Sie? Nee, eine Insuffizienz. Also venöse Insuffizienz, meinen Sie, ne? Mhm. Also so eine chronische venöse Insuffizienz gibt verschiedene Therapiemethoden. Mhm. Also Oxygenen, ja, können wir beschreiben, so Hochdruck, Oxygen, Hochdruck, Sauerstoff. Okay, aber was ist denn so das Klassische mal? Also er nimmt schon Aspirin ein, ja. Sie müssen bewegen und wir haben schon Kompressstrumpf verschreiben, aber können auch Physiotherapie durchführen. Genau. Ich wollte eigentlich in eine andere Richtung. Ich wollte in Richtung Strippen einer insuffizienten Vene beziehungsweise Sklerosierung wenn das kleine insuffiziente Venen sind. Dass man also eine operative venöse Therapie macht, um das Ulkus nicht weiter zu unterhalten, ja, und um diese venöse Insuffizienz zu stoppen und um dem den Druck auf die Wunde wegzunehmen. Ja, das machen wir auch schon. Also ich bin das machen wir auch. Gut. Allgemein Chirurg. Ich habe mehrmals das gemacht. Ich habe eine Cyclohexan, das habe ich schon verabreicht, verschiedenen Venen. Okay. Gut. Ja, warum war das einer meiner Lieblingsfälle? Weiß ich nicht warum. Ja, weil ich viele Jahre in der Gefäßchirurgie im Sekretariat gearbeitet habe und viele, viele Briefe geschrieben habe über Ulkuspatienten. Ja, das weiß ich. Ja, und ja, natürlich ist das so eine Geschichte, die immer wieder vorkommt. Hilfe, dass wir die venöse Insuffizienz haben und daraus dann bei entsprechender Belastung, die sich ein Ulkus bildet. Und was eigentlich so der Klassiker ist, dass jemand für jemand anderen sorgt, nämlich hier er für seine Ehefrau, und deswegen sich selber so ein bisschen vernachlässigt, ja, und selber nicht guckt, was mit ihm ist. Und deswegen das über Monate verschleppt. Und als es dann richtig schlimm wird, meldet er sich erst. Ne? Ja. Das ist eigentlich so der Klassiker, so ein bisschen. Ne? Okay. Ja, was mir aufgefallen ist, eine der Standardfragen haben Sie nicht gefragt. Sie haben nicht nach Noxen gefragt. Ja, das war super, ja. Ja, und das wäre natürlich im Hinblick auf eine potenziell denkbare PAVK, wäre das natürlich doch ganz wichtig. Interessant gewesen, ob der geraucht hat. Ne? Dann, was Sie nicht gefragt haben, tatsächlich auch, ob der ein Trauma hatte. Ja, der hat ja am Anfang gesagt, ja, ich habe da ein Loch am Bein. Und da wäre eigentlich ja so die spontane Frage, haben Sie sich da verletzt? Ja, das sind ja oft so Bagatellverletzungen. Ich weiß selber, bei mir, ich habe mir mal ganz blöd das Schienbein angedonnert an der Fahrradpedale. Und das ist auch so eine Stelle, wo das wahnsinnig schlecht heilt. Und das hat ganz, ganz lange angedauert. Und ja, also ganz kleine Geschichte und ewig lange gedauert, ne, ganz lange. Und sowas wäre eigentlich ja auch denkbar, ne, dass das die Ursache, also der Auslöser war. Aber Ursache ist natürlich die CVI. Hm? Und der hat Ihnen erzählt, der Patient hat Ihnen erzählt, die Schmerzen strahlen aus. Das haben Sie Ihrer Oberärztin aber auch nicht erzählt. Ne? Ja. Ja. Gut. Ja, den Begriff des Kolorits ist Ihnen geläufig, ne? Die Kolorit, die Farbe des Beins. Ja. Sie haben gesagt, ich gucke nach einer Verfärbung. Wir sollen ja immer im Arzt-Arzt-Gespräch immer wieder Fachbegriffe verwenden, ja. Also Kolorit sagen, ja. Kolorit wäre so ein Klassiker, ne? Und ich habe nicht das erinnert, ja. Hautausschlag. Ach ja. Ja, genau. Bruder könnte man auch sagen. Ja. Ja. Er hat bei den Meeresfrüchten hat er, also bei Fisch, bei der Fischallergie, hat er ja gesagt, er hat Luftnot gehabt, ne? Mhm. Luftnot und Exanthem. Ne? Ja. Gut. Ja, das, wir haben wieder so eine Zweiteilung. Sie haben, ich glaube, am Anfang waren Sie ein bisschen frustriert, dass das so ein einfacher Fall war. Mhm. Ne? Nach dem Motto, der hat nur eine Wunde am Bein, was soll ich mit dem? Ja. Oder? Ja, genau. War so, ne? Oder? Ja, also Sie haben am Anfang erzählt, dass diese Situation, diese Krankheit, ich habe ganz einfach eine Richtung gegangen. Ja, das mhm. ist eine venöse Ulkus. Wunde, ja, Ulkus. Mhm. Das weiß ich schon, ja. Also, ja, ja. Deswegen, manche Frage habe ich nicht vergessen stellen. Ja, das, ja, ja, ja, ja. Und, ja, aber so, Sie waren relativ knapp in der Befragung, sage ich mal. Mhm. Ne? Genau, ja. Einige Sachen waren erschienen in Null. Und, aber das war eigentlich, sagen wir so, sprachlich war das okay. Und das war dann wieder nicht so gut in der im Arzt-Gespräch. Da haben Sie, das vielleicht brauchen Sie wirklich ein bisschen mehr Vorbereitung, um das besser zu formulieren. Ne? Ja. Da war es einfach ein bisschen unsicherer, sage ich mal. Mag an der Zeit gelegen haben, mag auch am Thema gelegen haben. Mhm. Und dass das jetzt nicht gerade Ihr Lieblingsfall war. Ja,